I'm dreaming of a white Christmas, not like the ones I used to know. Wie jedes Jahr trafen sich Kalle und Don am Heiligabend um 10 in Matsuro, um einen großen Teil ihres Weihnachtsgeldes in die Wirtschaft zu investieren. Wie jedes Jahr waren sie froh, ihre Familien verlassen zu dürfen, um miteinander ein ehrliches Bier zu trinken. Biere lügen nicht. Don saß schon an der Theke, als Kalle mit schneebedeckter Lederjacke eintrat. Er setzte sich zu Don und bestellte ein großes Gedeck. Schweigend tranken sie Bier und schütteten den Korn runter. Kalle pustete eine Kerze aus, die auf der Theke stand. Nach der zweiten Runde brach Kalle das Eis. Endlich habe ich dieses ganze Brimbamborium wieder hinter mir. Es war albtraumhaft schön. Die ganze Familie saß beieinander und alle haben sich bemüht, nicht zu streiten. Meine Mutter war total genervt, weil sie den ganzen Morgen gearbeitet und den ganzen Nachmittag mit einer blöden Gans verbracht hat, die trotz der guten Pflege verkohlt ist. Mein Vater hat meinen Opa aus dem Pflegeheim abgeholt, was schwieriger war, als wir erwartet hatten. Mein Alzheimer-Opi hat ihn nicht mehr erkannt. Ist ja auch eine blöde Situation. Stell dir vor, du wohnst im Pflegeheim und dann kommt eine fremde Person vorbei, erzählt dir, dass sie dein Sohn sei und will dich zu einem Weihnachtsfest zerren. Meine Schwester hat ihren neuen Freund mitgebracht, einen abgewrackten Punker, der kein Zuhause hat. Ich mochte ihn irgendwie. Mein Bruder hatte wie immer vergessen, Geschenke zu kaufen. Wahrscheinlich hat er in den letzten Wochen seine letzten Ersparnisse für Ecstasy und Koks ausgegeben. Kalle betrachtete die ausgepustete Kerze, drückte das Wachs zusammen und zündete sie wieder an. Früher war ich immer böse zu meinem Bruder. Richtig böse, fies und gemein. Manchmal frage ich mich, ob ich an seinem Elend mitschuldig bin. Wenn wir zum Beispiel im Schwimmbad waren, habe ich meinem Bruder das ABC beigebracht, indem ich ihn von hinten festhielt, seinen Kopf unter Wasser tauchte und dabei das ABC aufsagte. Wenn ich ihn dann Luft holen ließ, habe ich gesagt, ui, jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Ich fange nochmal von vorne an. Einmal hat er sich dabei unglaublich verschluckt und mehrere Minuten lang gehustet. Da habe ich mit diesem Spielchen aufgehört und mir das nächste ausgedacht. Vielleicht ist sein jetziger Zustand seine späte Rache an seinem Bruder. Bier und Korn waren schon wieder geleert und Julie stellte 3 Grappa auf den Tresen. Die gehen aufs Haus, weil Weihnachten ist. Ich trinke einen mit, den brauche ich heute. Ich war mit meinen Eltern bei meiner Oma und weil ich mich den ganzen Tag auf das Festessen gefreut habe, hatte ich nicht gefrühstückt. Seit 6 Jahren lebe ich vegan und seit 6 Jahren weiß meine Oma, dass ich vegan lebe. Seit 6 Jahren habe ich keinen Spaß mehr am Weihnachtsessen. Letztes Jahr gab es Ente und eine miesgelaunte Julie. Vorletztes Jahr gab es Ente und eine miesgelaunte Julie. Und was hat sie mir heute gemacht? Ein Beilagenteller. Kartoffeln mit Erbsen und Rotkohl. Das ist doch vegan, oder? Fragte Don. So vegan wie Bier und Korn. Außerdem ist es die Reggae-Mischung. Grüne Bohnen, gelbe Kartoffeln und roter Kohl. Antwortete Kalle. Julie trank ihren Korn. Das stimmt, es ist vegan, aber trotzdem billig. Erbsen aus der Dose, mehlige Kartoffeln und roter Kohl passen einfach nicht zusammen. Wir leben doch nicht im Krieg. Ich habe mir das Telefonbuch geschnappt, mein Handy genommen und beim Chinesen angerufen, um mir die 8 vegetarischen Köstlichkeiten inklusive Vor- und Nachspeise zu bestellen. Kalle unterbrach. Auf einem Bier kann man nicht stehen. Und trank. Julie fuhr fort. Lecker war's, besonders die gebackene Banane mit Honig. Die Stimmung war allerdings im Eimer. Zum Glück muss ich heute arbeiten und konnte mich frühzeitig verabschieden. Ich bin froh, wenn diese spätkapitalistische Zwangsveranstaltung endlich vorbei ist, sagte sie und trank noch einen veganen Korn. Ein Betrunkener rief nach Julie. Sie brachte ihm Bier. Don fuhr mit dem Lamentieren fort. Bei mir war es auch nicht besser. Mein Vater hat eine neue Flamme mitgebracht, die er letzten Monat in seiner Stammkneipe kennengelernt hat. Zusammen sind wir dann essen gegangen. Immerhin war ich mit meinem Vater nicht alleine, wie in den letzten 20 Jahren. Früher war alles schlecht. Kalle unterbrach. Alte Biere rosten nicht. Und trank. Don fuhr fort. Wir sind immer in die Kirche gegangen und haben uns die glücklichen Familien angesehen, deren Kinder in freudiger Erwartung auf die Geschenke strahlten. Wir versuchten immer, uns vom Zauber der heiligen Nacht anstecken zu lassen, aber wir glimmten nicht einmal. Wir haben die Weihnachtslieder mitgebrummt, sind wieder nach Hause gegangen und haben unsere Geschenke ausgepackt. Mein Vater war klar, dass er mir mit Geschenken nicht das Glück einer Familie geben kann, aber er hat es versucht. Früher war ich der Meinung, wir sind reich, aber er muss monatelang gespart haben, um mir ein Catcar, ein Fahrrad oder ein Hochbett zu kaufen. Und ich habe alles verkauft und weggegeben, als ich in die weite Welt ausgezogen bin. Von meinen Eltern habe ich heute weiße Socken, einen langweiligen Polunder und eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Nur meine Schwester hat Geschmack bewiesen und schenkte mir einen Tuborg-Weihnachtskalender. Allerdings zu spät. Mein Vater hat mir dieses Jahr einen Literaturworkshop an der Volkshochschule geschenkt. Er meinte, ich soll was Vernünftiges lernen und weil ich zum Handwerkern zu unbegabt bin und als Maler nichts verdienen kann, soll ich es als Erzähler probieren. Kalle unterbrach. Wer im Gasthaus sitzt, sollte nicht mit Bieren schmeißen. Und trank. Don fuhr fort. Er hofft noch, dass ich irgendwann vernünftig werde. Hoffnung heißt das Schiff, auf dem die Narren untergehen. Und worüber willst du schreiben? Über ein einsames Hirtenmädchen in Kathmandu, das eine verlorene Kuh sucht. Mein künstlerisches Manifest der Freekultur habe ich schon geschrieben. Kalle unterbrach. Ein Bier in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und trank. Don fuhr fort. Ein Freak muss in seinem Leben 1 Kilo psychedelische Pilze essen, mindestens 3 Kontinente bereisen und ein Manifest schreiben. Vielleicht hätte dir dein Vater lieber eine Psychotherapie schenken sollen. Die könnte ich heute allerdings auch gebrauchen. Es war grauenhaft. Mein Opa hat die alten Geschichten von Weihnachten in der Kriegsgefangenschaft aus den tiefen Gräbern seines Gehirns hervorgekramt. Der neue Stecher meiner Schwester hat meinen Eltern um Geld angeschnorrt, weil Weihnachten das Fest der Schnorrer ist. Maria und Josef waren ja auch Punker, die schnorrend durch die Gegend zogen und angepöbelt wurden. Mein Bruder hat die ganze Zeit darauf gewartet, zum Holy Bim Bam Bum Weihnachtsrave fahren zu dürfen. Ich musste meinem Vater vorher schwören, auf zynische Kommentare zu verzichten. Vermutlich wollte er freies Feld für sich haben. Meine Mutter wollte ihn zum Schluss mitsamt dem Weihnachtsbaum anzünden. Ich habe mich brav zurückgehalten und Wein getrunken. Köstlichen Wein, reif und tiefgründig im Abgang. Genau wie mein spontaner Abschied. Als ich diese Farce nicht mehr ertragen wollte, sagte ich, Abschied hat 3 Ecken, 4 Ecken hat Tofu. Bis zum nächsten Jahr. Ich steckte die fast leere Weinpulle in einen weißen Socken und verschwand, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Zum Glück sind wir jetzt hier. Julie, ein Bier. Mein Vater hat einen billigen Plastikweihnachtsbaum, den er jedes Jahr wieder aufbaut, sagte Don. Wir haben einen richtigen Weihnachtsbaum, sagte Kalle. Einen echten Weihnachtsbaum? Ja, eine große grüne Tanne mit Lametta, mit Lebkuchen, mit Kerzen, mit goldenen Kugeln und einem lachenden Engel obendrauf, wie es sich für eine Bilderbuchfamilie gehört. Eine echte Familie? Ich habe nur meinen Vater, meine Feen und dich. Die letzten Wochen durfte ich zwar auf dem Weihnachtsengel für einsame Frauenherzen spielen, aber das ertrage ich kaum noch. Eine echte Familie würde mir in dieser Zeit besser gefallen. Und du hattest noch nie einen echten Weihnachtsbaum? Eine Tanne, die nach Wunderbaumtanne duftet und deren Nadeln vom Boden aufgesaugt werden müssen? Du hattest noch nie Knut? Nein, noch nie. Dann lass uns eine Tanne besorgen. Wir holen eine Axt. Wir gehen in den Wald, wir hacken dir und deinem Vater einen Weihnachtsbaum. Ho, ho, ho. Hihihi. Kalle und Don besorgten sich jeweils 3 Flaschen Biere für den Weg, holten die Axt von Kalle und zogen los in Richtung Wald. Die ganze Stadt war weihnachtlich geschmückt. Die Straßen waren leer und still und aus den Fenstern strahlten bunte Lämpchen in die verschneite Nachtluft. Kalle und Don lauschten dem Stapfen ihrer Schuhe im Schnee. Sie schwiegen. Als sie den Wald erreichten, begann Kalle zu erzählen. Don, habe ich dir schon gesagt, dass ich Weihnachten hasse? Jedes Jahr wieder. Mir geht's doch genauso. Weihnachten ist der letzte Dreck. Echt? Diese Schimanski-Christen sind einfach das Letzte. Sogar das Weihnachtsfest haben sie geklaut. Früher feierte der Mithras-Kult am 24. Dezember das Sol Invictus-Fest, das Fest der unbesiegbaren Sonne. Eine schöne Orgie mit Jungfrauenmet und Schweinebraten, um die Sonne am Leben zu halten. Und jetzt feiern die Christen die vermeintliche Geburt eines vermeintlichen Heilands und benutzen das Ganze als Ausrede dafür, die Kaufhäuser leer zu räumen. Das schockt aber, rockt nicht. Schade eigentlich. Früher waren die Christen richtige Partysäue. Im Mittelalter hatten sie 150 Feiertage und waren tanzbütig. Und sie hatten die Pest und die Inquisition. Genau genommen haben wir es am besten. Für uns ist jeder Tag ein Feiertag und wir haben weder Pest noch Inquisition. Dafür haben wir auch keinen Glauben und ich habe keine Familie. Nicht so viel Rührseligkeit bitte, sonst kommt noch ein Engel auf Erden. Hast du heute Fernsehen gesehen? Es gibt wieder nur Weihnachtsfolgen von allen großen Serien. Ja, das ZDF zwingt die Familien, sich miteinander zu beschäftigen, indem es die 94. Wiederholung der Meuterei auf der Bounty zeigt. Hauptsache, es wurde gezeigt. Fernsehen befähigt Menschen, die sich nicht ertragen können, dazu, sich in einem Raum aufzuhalten, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Es sei denn, sie streiten nicht über das Programm. Da gab es heute nichts zu streiten. Ob Weihnachten auf dem Berg, Weihnachten mit Karl Moik oder stocklangweilige Bibelverfilmung, alles Murks. Als Storytalk das Ganze nicht viel. Ein blöder Josef, dem seine Frau von seiner Jungfrauengeburt berichtet. Das glauben nur Josef, Kinder und Pfaffen, die dafür bezahlt werden, es zu glauben. Für einen Fantasy-Thriller bietet die Story auch zu wenig. Wenn man die Geschichte mit den Kindstötungen etwas blutiger beschrieben hätte, dann hätte es das Zeug für einen Splatterfilm, aber so. Auf Dauer ist es sogar schädlicher als jeder Horrorstreifen. Ich hatte 2 Jesus-Freaks in meinem Jahrgang, die ziemlich lädiert waren. Sie haben ihre Freunde verloren und sind mental verkümmert. Schade eigentlich, die eine der beiden war süß und ich habe häufiger mit ihr geflirtet, hatte jedoch keine Chance. Sie war lieber ihrem Jesus treu und wollte Sex erst in der Ehe. Sie sprach überhaupt nicht mehr mit mir, als ich anmerkte, dass ich doch der Heiland sein könnte. Letzte Chance vorbei. Sie stapften durch den Wald. Don fiel auf, dass sich der Schnee wie Kondome auf die Bäume gelegt hatte. Ein unzutreffender Vergleich, dachte er. Kalle fuhr fort. Eine Tussi aus meinem Jahrgang war auch bei den Jesus-Freaks. Nachdem ich sie mehrmals mit Heil Satan begrüßt habe, hat sie angefangen, für meine Seele zu beten, was allerdings erfolglos blieb. Ich habe für ihren Verstand gebetet, was auch erfolglos blieb. Sie war der festen Überzeugung, sie habe Jesus persönlich getroffen, die gottverdammte Spinnerin. Ich habe auch schon eine Göttin persönlich getroffen. Kurz nach dem Castor bin ich mit Linda in den Wald gegangen und wir haben ein Frühlingsritual zelebriert. Ich hatte ein Duftkissen mit mexikanischen Pilzen gekauft und die haben wir gemeinsam auf einer Waldlichtung konsumiert. Dann haben wir getanzt und gesungen, bis uns die Frühlingsgöttin Aurora begegnete. Wir hatten beide dieselbe Erscheinung. Aurora kam auf einem Regenbogen in einem lila Blumenkleid. Das Kleid war bezaubernd schön, der Stoff bestand aus allen Blüten der Welt und die Blumen veränderten ihre Form. Die Blätter wurden mal groß, mal klein. Kalle unterbrach. Eine neue Liebe ist wie ein neues Bierchen. Und trank. Don fuhr fort. Sie schwebte vor uns und ihre einzigen Worte waren, ich gebe euch meinen Segen. Dann verschwand sie wieder, um Blumen und Bäume wach zu küssen und wir waren alleine im erwachenden Wald. Seit diesem Tag hat sich mein Verhältnis zu Frauen verändert. Aurora ist die Göttin der Fruchtbarkeit, sie lenkt mein Leben und lässt mich ihre Blüten bestäuben. Interessant. Ich halte zwar nichts von diesem Frühlingsbrimborium, aber auch Galactica trägt ein lila Kleid. Vielleicht sind die beiden Schwestern. Vielleicht. Irgendwann mache ich meine eigene Religion auf, so ähnlich wie die Rastafaris. Kalle, weißt du schon, dass Sex etwas Heiliges ist? Zuerst wird man aufs Kreuz gelegt, dann genagelt und am Ende ruft man, oh Gott, ich komme. Meine Anhänger, die Donny Johnnies und Donna Johannas, werden viele Drogen konsumieren, viel Sex haben, wie ich auch, und auf materiellen Besitz verzichten. Den materiellen Besitz können sie mir schenken. Ich habe schon meine Religion, sie heißt Heavy Metal. Sie stapften weiter durch den Wald, der im Schneenebel still und starr ruhte. Don fühlte den Schnee unter seinen Schuhen, er trat bewusst auf und fühlte jeden Schritt. Letztes Jahr hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis im Winterwald. Ich hatte mit Anna gewettet, dass wir es einen Tag lang schaffen, nicht miteinander zu reden. Wir hatten schon viele merkwürdige Wetten vorher. Es war unser Liebesspiel, uns Missionen vorzunehmen, die wir gemeinsam erfüllen. Einmal haben wir gewettet, dass... Don, komm bitte auf den Punkt. Ich habe mir die letzten Monate schon genug von deinen Sexspielchen angehört. Na gut, also wir hatten gewettet, dass wir es schaffen, einen Tag lang nicht miteinander zu reden, und wir haben es geschafft. Kalle unterbrach. Stille Biere sind schal. Und trank. Don fuhr fort. Zuerst haben wir gemeinsam gefrühstückt, dann haben wir ein heißes Melissenbad genommen, getanzt und anschließend haben wir einen Spaziergang durch den Winterwald unternommen. Kalle unterbrach. Langeweile besäuft sich. Und trank. Don fuhr fort. Ich habe mich in meinem Leben selten so wach gefühlt. Es gab ein Band zwischen uns. Wir trotteten langsam zum gleichen Takt des Waldes dahin. Wir sprachen nicht und trotzdem verstanden wir uns. Manchmal würde ich dich auch lieber verstehen, ohne dass du alles ausplapperst, warf Kalle ein. Er bückte sich, drückte Schnee zu einem Ball zusammen und warf ihn Don ins Gesicht. Don ließ sich nicht beeindrucken und fuhr fort, als wäre nichts gewesen. Manchmal trafen sich unsere Blicke, wir sprudelten über vor Lächeln und sahen wie Schneemänner mit roten Gesichtern aus. Nach diesem Tag gab es für uns nur zwei Möglichkeiten, ein buddhistisches Hochzeitsritual oder Trennung. Ich fasste einen Entschluss, Ende, Schluss, vorbei. Diesen Tag hätten wir niemals toppen können. Außerdem wäre es Verschwendung gewesen, mein Leben nur einer Frau zu widmen. Ich habe genug für sie alle. Natürlich mache ich die Frauen dabei glücklich. Und unglücklich, aber merkwürdigerweise wollen sie es so haben. Und es wäre eine schlechte Frau, die nicht unglücklich zu sein wünschte, um einmal glücklich mit Don John gewesen zu sein. Don, jetzt halt mal dein Maul. Da ist unser Baum. Kalle zeigte auf eine etwas verkrüppelte Tanne, die ungefähr 3 Meter hoch war. Die ist zu groß für die Wohnung von meinem Vater. Das macht nichts, das ist eine echte Mittelsachsen-Tanne. Trinkfest und krumm gewachsen. Wir werden sie erst einmal fällen und dann hacken wir sie in die richtige Größe. Kalle schwang die Axt. Der Lärm dumpfer Stöße drang durch den Wald. Schnell hatten sie eine maßgeschneiderte Tanne. So, jetzt nehmen wir die Tanne und hauen hier ab. Ich gehe vor. Kalle hatte in Physik gelernt, dass der Schwerpunkt einer Tanne im unteren Bereich liegt, weswegen er lieber die Spitze trug. Sie gingen zurück in Richtung Waldausgang. Plötzlich wurden sie vom Schein einer Taschenlampe angestrahlt und hörten von hinten eine dominante Stimme. Hinlegen! Sie ließen die Tanne fallen. 2 Männer rannten auf sie zu, warfen sie fachmännisch in den Schnee und legten ihnen Handschellen an. »Polizei, guten Abend«, sagte eine Stimme. »Interessant«, sagte Kalle. »Wir haben doch hinlegen gesagt«, sagte einer der Männer. »Wir haben den Baum doch hingelegt«, knurrte Kalle. »Wir meinten aber euch.« »Die kennen mich mal, Götz von Bärlichen«, murmelte Kalle in den Schnee. »Was haben sie gesagt?«, fragte die Stimme. »Nichts«, sagte Kalle, um Stress zu vermeiden. Es lohnte sich nicht zu pöbeln, wenn man mit Handschellen am Boden liegt. »Junger Herr, Sie haben Glück, dass heute Weihnachten ist und ich kein Freund von Goethe bin, weil ich zu seinen Protagonisten keine Sympathie empfinde. Sonst hätten Sie meine eiserne Faust zu spüren bekommen. So, jetzt steht erst mal auf und dann geht's ab ins Revier.« Kalle und Don wurden in einen Polizeibus verfrachtet und der Weihnachtsbaum als Beweisstück aufgenommen. Die Handschellen nahm man ihn ab. »Schimanski, sagte Kalle. Nein, Müller, antwortete der eine Polizist. Aber recht herzlichen Dank für die Ehre. Sie fuhren ins Polizeirevier. Während der Fahrt winkte Don ununterbrochen aus dem Fenster. Junger Herr, was machen Sie da? Fragte ein Polizist. Ich winke, das sehen Sie doch. Warum winken Sie? Wenn mich jemand hier sieht, dann möchte ich nicht, dass er denkt, ich habe ein Verbrechen begangen. Wenn ich winke, dann sieht es nach einer Sightseeing-Tour von Freund- und Helferreisen aus. Die beiden Polizisten fanden es zum Abwinken komisch. Hinter der Eingangsschleuse wurden sie vom diensthabenden Polizisten feierlich erwartet. Schau mal, Egon, wir haben gewonnen. Egon strahlte hinter seinem Schreibtisch hervor. Ihr habt endlich jemanden erwischt? Ja, sogar zwei auf einen Streich. Was haben Sie gewonnen? Fragte Kalle. Eine Wette. Das ist ein interner Wettlauf um den ersten Weihnachtsbaumdieb. Und ihr wart die Ersten, in letzter Minute sozusagen. Höchst interessant, sagte Kalle. Und wie hoch war der Einsatz? Ich meine, was waren wir denn wert? Es geht immerhin um eine Kiste Bier. Na dann, frohes Christfest, antwortete Don. Egon blickte wieder von seinem Schreibtisch auf. Und, wie heißen die beiden Delinquenten? Ich bin Kalle Bass und das ist Don John. Und ich bin Horst Schimanski und das ist mein Kollege Miss Marple, antwortete Beamter Müller. Die Personalien wurden aufgenommen und das Delikt dokumentiert. Die erkennungsdienstliche Behandlung ersparte man den beiden. So, und was passiert jetzt? Fragte Kalle. Ihr bekommt ein kleines Bußgeld und dann ist die Sache erledigt. Und was passiert mit dem Baum? Fragte Don. Den behalten wir als Beweisstück. Unsere Asservatenkammer ist leider schon voll und damit er nicht in der Gegend rumliegt, stellen wir ihn in einen Ständer. Und damit er nicht mit einem Polizisten verwechselt wird, müssen wir ihn noch schmücken. Johann hatte noch nie einen Weihnachtsbaum, meldete sich Kalle. Noch nie? Der Polizist schaute ihn verwundert an. Jeder hatte doch schon mal einen Weihnachtsbaum. Ich nicht, das ist mein erster, antwortete Don. Der Polizist lugte über seinen Brillenrand zu Don und fragte noch einmal. Du hattest wirklich noch nie einen Weihnachtsbaum? Nein, ehrlich nicht. Mein Vater hatte nur einen kleinen Plastikbaum, den er jedes Jahr aufstellt, mit Blinklichtern, aber keine Edeltanne aus duftendem Holz mit echten Tannennadeln und einem goldenen Engel obendrauf. Dons Stimme war ruhig und gelassen. Er sagte es in einem Ton, der Kalle eine Ahnung davon vermittelte, woher Dons Erfolg bei Frauen kam. Wartet kurz, forderte der Beamte Müller sie auf. Er tuschelte mit seinem Kollegen und als er »Egon, hol schon mal den Wagen«, sagte, prusteten alle laut los. Strahlend wandte er sich Don zu. »Fahrplanänderung. Ich werde mir das Corpus Delicti anschauen. Kommt mit«, sagte Müller, schnappte sich Kalle, Don, Egon und Baum und führte sie zum Polizeibus. »So, jetzt mache ich euch wieder die Acht an. Die brauchen wir für den optischen Effekt. Und ich meine damit nicht das alberne Winken.« Sie fuhren zur Wohnung von Dons Vater. Einer der Polizisten klingelte. Nach einer Weile öffnete sich per Summa die Tür zum Treppenhaus. Sie marschierten in geschlossener Formation in die dritte Etage. Dons Vater stand im Schlafanzug an der Tür und sah die Polizeibeamten mit dem Weihnachtsbaum und Kalle und Don in Handschellen. Er dachte kurz an die Aussichtslosigkeit eines Volkshochschulkurses. Dann fiel ihm ein, dass ein Dichter Erfahrung sammeln muss. »Schönen guten Abend, Herr Zalek. Ist das Ihr Sohn? Dürfen wir hereinkommen?« Dons Vater ließ die vier hinein. »Wir müssen ein ernstes Bomben miteinander sprechen. Dürfen wir uns setzen?« fragte Müller. Dons Vater schaltete das Licht ein, wies auf die Sofaecke und knipste den Weihnachtsbaum an. Ihr Sohn hat heute eine junge Edeltanne aus dem Wald entwendet. Offensichtlich ist er dabei erwischt worden, sagte Zalek. Ganz recht, Ihr Sohn hat ausgesagt, in diesem Haushalt hätte es noch nie einen ordentlichen Weihnachtsbaum gegeben. Na, ich hab doch einen. Er zeigte auf den kleinen Plastikbaum, der grün, blau und orange blinkte. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist kein Baum, sondern ein Albtraum, sagte Müller. Wenn Sie das sagen, Herr Wachtmeister. Das sage ich und sogar noch mehr. Seit 20 Jahren mache ich meinen Dienst. Es ist mein Beruf, Ordnung zu schaffen. Ich habe schon viele Verbrecher verhaftet, habe einige Leichen gesehen, ich kenne die Pappenheimer dieser Stadt, aber dieses Plastikgewächs ist das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe. Mein Verdacht hat sich erhärtet. Leider fehlt mir jede rechtliche Grundlage. Ich möchte Sie trotzdem um zwei Sachen bitten. Ja? Zalek legte seinen Kopf schief und sah Müller mit aufmerksamen Augen an. Erstens, öffnen Sie das Fenster. Zalek legte seinen Kopf auf die andere Seite. Zweitens, nehmen Sie dieses Plastikgewächs und schmeißen Sie es auf die Straße. Zalek nahm den Baum und schmiss ihn aus dem Fenster. Er stand am offenen Fenster. Gut, Sie haben nun stattdessen eine prachtvolle niedersächsische Edeltanne. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass dieser Baum keine 20 Jahre halten wird. Also nutzen Sie nun Ihre Chance und stellen Sie diese Tanne in eine Ecke und dann feiern Sie bitte ein ordentliches Weihnachtsfest. Ich möchte Ihrem Sohn nie wieder in der heiligen Nacht im Wald begegnen müssen. Herr Wachtmeister, darf ich Ihnen und Ihrem Kollegen ein Korn anbieten? Nein, danke. Wir sind leider noch im Dienst und ein Selbstmord kommt heute bestimmt noch. Ich denke, die Sache ist hiermit erledigt. Die beiden Polizisten erhoben sich. Ach ja, bevor ich es vergesse, schenken Sie Ihrem Sohn einen Besuch beim Friseur. Diese schönen langen Haare sind bei diesen Temperaturen nicht sehr gesund. Der Schnee verfängt sich in ihn und Ihr Sohn bekommt eine Grippe. Er sieht schon so bleich wie ein Schneemann aus. Er grinste. Schönen Abend noch, sagte er. Stolpern Sie beim Rausgehen nicht über den Baum, sagte Zalek. Zaleks Geliebte setzte sich schlaftrunken neben Kalle und Don. Es klingelte. Beamter Müller kam allein herein. Ich hab's fast vergessen, sagte er und öffnete wortlos Kalles Handschellen. Er wandte sich zum Gehen. Und ich? Gluckste Don. Müller schaute ihn überlegen an. Svenja Müller, wohnhaft in der Sonnenstraße 15. Meine Tochter. Oh, oh, oh, grummelte Don. Du erinnerst dich? Ihr beide hattet irgendetwas miteinander zu tun. Das ist ihre Sache. Aber anschließend hast du meine wertvolle Whisky-Kollektion durchprobiert. Es war ein geschickter Zug, von jeder Flasche nur einen Schluck zu trinken. Aber nächstes Mal denke daran, die Flasche mit dem Etikett nach vorne ins Regal zu stellen. Er öffnete die Handschellen und ging Don John lachend hinaus. Zalek öffnete eine Flasche Korn, goss allen ein und fühlte sich für einen kurzen Moment als Familienoberhaupt. Ich habe meinem Sohn den Weg in eine künstlerische Laufbahn geebnet. Er soll an der Volkshochschule das Handwerk eines Schriftstellers erlernen. Kalle, vielleicht kannst du ihn dazu bringen, statt über Kathmandu über Weihnachten zu schreiben. Sie tranken erst Korn, dann Himbeergeist und sangen die ersten Strophen von allen Weihnachtsliedern, an die sie sich erinnerten. Kalle schmückte die Tanne mit 7 weißen Socken.